auf 103,4 MHz. Sie können uns auch im Internet auf die Adresse www.stimmederarchitektur.de wiederfinden. Herzlich willkommen in unserer Sendung über Architektur und Städtebau, Stimme der Architektur. Energie wird teurer, damit auch alle anderen Produkte. Weltweit die Hälfte von dem Energieverbrauch beanspruchen die Gebäude. In Deutschland wird nur 2,5% von Gesamtenergieverbrauch von erneuerbare Energiequellen abgedeckt. Mehr Energieverbrauch ist gleich mehr fossilen Energie und Kernenergie und daraus resultierte Schadstoffen und Emissionen wie zum Beispiel CO2-Emissionen. Die Baumethodik und Gebäudetypologie, unter anderem Energieverbrauchmuster, sind einige Komponenten von dieser Problematik und vielleicht versteckt sich da sogar die Lösung. Stimme der Architektur beschäftigt sich heute mit dem Thema energieeffizientes Bauen. Als nächstes hören Sie ein Interview mit Professor Manfred Hegger. Manfred Hegger ist 1946 geboren und studierte Architektur in der Universität Stuttgart und Hochschule für Gestaltung Ulm. Das Büro Partnerschaft HHS Planer und Architekten gründete er mit Doris Hegger Lünen und Günther Schleip seit 1980 in Kassel. Er lehrte außerdem seit 1993 als Honorarprofessor an der Universität Hannover und seit 2001 als Professor an der TU Darmstadt, Fachgebiet Entwerfen und energieeffizientes Bauen. Herzlich willkommen in unserer Sendung Stimme der Architektur. Muss jeder Architektstudent sich darauf einstellen, im Arbeitsmarkt die Rolle eines Baustoffskat spielen zu müssen? Also Sie haben auch diesen Baustoffskat oder Materialskat in Ihrem Buch Materialität verwendet. Ja, also jeder Architekt ist ein Baustoffscout. Er sucht also nach den geeigneten Materialien für seine Bauten, die er entwirft. Das ist er schon heute. Er nennt sich nicht so, er ist Architekt und macht ein Baustoffscouting, also sucht nach den geeigneten Baustoffen zur Realisierung seiner Idee. Es ist aber so, dass in Zukunft wahrscheinlich die Suche nach Baustoffen noch eine ganz andere Dimension erhält, nämlich da wird eine größere Rolle spielen, ob Baustoffe umweltfreundlich sind, ob sie viel Energie beinhalten oder nicht, ob sie recyclingfähig sind. Also viele Fragen, die wir bisher kaum beantwortet haben, wo aber auf jeden Fall auf uns zusätzliche Anforderungen hinzukommen. Das heißt, jeder Baustoff enthält auch gewisse Energien. Jeder Baustoff enthält Energie. Von der Herstellung des oder der Gewinnung des Rohstoffs über den Transport, über die Verarbeitung bis hin zur Montage enthält er natürlich Energie. Ist das Primärenergie, was Sie jetzt meinen? Ich meine Primärenergie, ja natürlich. Das heißt also, das sind Energien, die in die Förderung eines Rohstoffs, wenn es zum Beispiel ein Gestein ist oder Holz ist, gehen, die in die Verarbeitung gehen, zum Beispiel, wenn ich jetzt an Eisen oder Metalle denke, in das Schmelzen, in die Schmelzprozesse, dann in die Weiterverarbeitung, wenn ich Bleche walze oder etwas Ähnliches, wenn ich lackiere, alle Prozesse verbrauchen Energie, manchmal mehr, manchmal weniger Energie, die Transportprozesse natürlich, die Montageprozesse, Kräne und was man nicht alles auf einer Baustelle braucht. Und das wird immer wichtiger, weil das Haus selber immer weniger Energie in der Nutzung verbraucht, aber immer mehr in den Materialien. Nun, manche Baustoffe enthalten auch Energie an sich selbst, also wenn sie ganz roh sind, wie zum Beispiel Holz. Ja, also sie lassen sich, wie man das so nennt, sie lassen sich thermisch verwerten am Ende des Lebenszyklus vom Bauen. Ja. Wie kann man das von der Seite von Architekten das begründen, dass man Holz verwendet in einem Gebäude? Also das kommt natürlich darauf an, wie ich das Holz gewinne. In Deutschland ist es so, dass wir derzeit immer noch jedes Jahr einen Zuwachs an Holz haben. Wir haben also jedes Jahr mehr Holz. Das heißt, wir entnehmen dem Wald weniger Holz, als nachwächst. Ja. Und solange das der Fall ist, macht es Sinn, Holz zu verwenden, weil es sonst im Wald eben ja, es fällt um, es verfault und setzt damit auch CO2 frei, während wenn wir es im Bau verarbeiten, ist das CO2, das im Holz gebunden ist, zunächst mal auch im Bau gebunden und damit haben wir energetisch und auch von der Umwelt her eine sehr positive Bilanz fürs Holz. Das heißt, Sie speichern CO2 als Holzmaterial im Gebäude? So ist es. Genau. Das ist interessant. Wie haben Sie das Problem, also Primärenergieproblem beim Solar-Decathlon gelöst? Ja, der Solar-Decathlon war ein Wettbewerb, wo wir ein kleines Haus gebaut haben, das mehr Energie gewinnen sollte, als es verbraucht. Und ja, wenn wir jetzt das von der Primärenergie her das Holzhaus betrachten, müssen wir es zunächst mal von den Materialien betrachten. Die Materialien, wir haben im Wesentlichen Holz gebraucht, wir haben nur wenig Kunststoffe gebraucht, wir haben Glas natürlich gebraucht, aber wir haben uns immer bemüht, bei der sogenannten grauen Energie, also die Energie, die im Holz, im Haus eingebaut ist, ebenso sparsam wie möglich zu sein. Was den Energieverbrauch in der Nutzung anbelangt, haben wir ein Haus, das mehr Energie erzeugt, als es verbraucht. Das heißt, über die Photovoltaik und über ein sehr energieeffizientes Bauen haben wir es geschafft, dass das Haus und dann auch über thermische Solarenergienutzung, dass das Haus tatsächlich seine gesamte Energie, die es braucht, selber erzeugt. Also für die Heizung, die Kühlung des Hauses, für die Lüftung, für alle Haushaltsgeräte, für das Warmwasser und sogar für die Mobilität, das heißt für das Auto, erzeugt das Haus genügend Energie. Interessant, das Haus erzeugt Energie für das Auto auch? Ja. Das heißt, das ist eine weitere Stufe als Passivhaus? Ja, viel weiter. Das Passivhaus hat einen minimalen Verbrauch hinsichtlich der Heizenergie. Ja. Das Passivhaus definiert sich im Wesentlichen über die benutzte Heizenergie und da ist der Standard der, dass nicht mehr als 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr oder 1,5 Liter Öl, wenn man es so umrechnet, pro Quadratmeter und Jahr vom Haus verbraucht werden dürfen. Wir sind aber einige Schritte weitergegangen und erzeugen alle Energie noch selbst, die wir im Haus verbrauchen in der Mobilität. Ist das ein Zufall, dass Passivhaus in Darmstadt entwickelt wurde und auch Solar-Decathlon in Darmstadt entwickelt wurde? Oder ist das eine Reihe von Entwicklungen, die vor allem in Darmstadt passieren? Es hat, glaube ich, schon ein wenig mit Darmstadt und mit der Universität zu tun. Und wenn irgendetwas passiert an dieser Universität, dann gibt es natürlich auch gleich Netzwerke, die sich bilden und Diskussionen, die sich entwickeln. Das hat schon viel auch mit Darmstadt zu tun. Würden Sie vielleicht uns ein bisschen über Fernlehrgang zu Energieberater in TU Darmstadt erzählen? Ja, wir haben einen Fernlehrgang entwickelt für den Energieberater. Wir entwickeln gerade auch einen zweiten Lehrgang dazu. Zunächst mal haben wir es für den Wohnungsbau entwickelt, jetzt kommt es für den Nichtwohnungsbau. Und das ist ein sehr anspruchsvoller Fernlehrgang, der in der Hauptsache von Ingenieuren und Architekten, die mit ihrem Studium schon durch sind, benutzt wird, um sich als Energieberater, und zwar als ein sogenannter BAFA-Energieberater, zu qualifizieren. Das heißt, dieser Energieberater ist besonders gut geschult. Er ist auch qualifiziert dafür, nicht nur zu beraten, sondern auch Fördermittel zu beantragen, um Maßnahmen in der Energieeffizienz eben sich entsprechend durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau, also KfW, fördern zu lassen. Ist es eine Möglichkeit für die Architekten im Hause oder ist das für allgemein, also das heißt, jeder Student kann das auch zugreifen und benutzen? Ja, also das war von vornherein mit dem Auftraggeber, der VWEW, eine Klärung. Wir dürfen intern für die Studierenden diesen Lehrgang benutzen. Okay. Solange sie Studierende sind. Nachher ist es natürlich etwas anders, dann muss dieser Lehrgang bezahlt werden. Okay. Von Ihrer Sicht, worauf müssen Sie sich die zukünftigen Architekten in Bezug zu energieeffizientes Bauen gefasst machen? Sind die Arbeitsmarktanforderungen von der Seite der Universitäten abgedeckt? oder mussten die Universitäten halt wie diese Lehrgang das jetzt anbieten, was Neues anbieten? Mehr machen. Ja, ich glaube, sie müssen mehr tun. Also wir sind, glaube ich, in Darmstadt schon ganz gut aufgestellt, aber wenn wir sehen, was an Anforderungen kommt, auf uns zukommt, wir haben rechtliche Vorschriften zu beachten, wir haben demnächst auch, wir haben den Energieausweis, der ausgestellt werden muss, wir haben demnächst Nachhaltigkeitszertifikate für Häuser. Das muss alles gelernt werden, da müssen auch die Voraussetzungen klar sein, dass wird sich auch im Entwurf ausdrücken, positiv, denke ich, nicht negativ. Es schränkt ein, aber Einschränkungen sind oftmals auch für einen guten Entwurf eben sehr nützlich. Apropos Energieausweis, was ist eigentlich das Begriff ENEV, das viele sich fragen? Und das ist die sogenannte Energieeinsparverordnung. Wir haben praktisch seit der Energiekrise Anfang der 70er Jahre haben wir in Deutschland eine ganze Serie von Verschärfungen im Recht, um energiesparend zu bauen. Und die Energieeinsparverordnung ist eine Verordnung, die es seit einigen Jahren gibt, die die Wärmeschutzverordnung abgelöst hat und die einen bestimmten maximalen Primärenergiebedarf definiert für Wohnhäuser, aber auch für andere Bauten. Und die ist einzuhalten, die muss bei Neubauten nachgewiesen werden, die Einhaltung muss nachgewiesen werden, auch bei Sanierungen muss sie nachgewiesen werden. Und die NF oder Energieeinsparverordnung in der Langfassung wird auch alle paar Jahre verschärft, das heißt, sie wird höher angesiedelt und das hat ganz einfach etwas damit zu tun, dass unsere Energiepreise steigen. Es muss also, bevor die Energieeinsparverordnung verschärft wird, muss nachgewiesen werden, dass das wirtschaftlich sich rechnet. Und wenn es sich wirtschaftlich rechnet, dann wird sie verschärft. So wird sie also 2009 wieder verschärft. Und es sind auch schon erste Diskussionen, dass sie sich 2012 weiter verschärfen wird. Hat diese Energieausweis auf Ihre Arbeit in der Universität eine Wirkung, also was Studenten in Bezug zu Lehrgang und was sie jetzt hier unterrichten? Also der Energieausweis hat für uns in der Lehre relativ wenig Wirkung. Er wird die größere Wirkung draußen in der Praxis erzeugen, insbesondere bei den Mietern und Käufern von Häusern, weil sie das erste Mal tatsächlich auch konfrontiert werden mit den Verbräuchen von Häusern oder Wohnungen, die sie kaufen oder mieten. Und das wird, so glauben wir, tatsächlich dann auch Sanierungsprozesse in Gang setzen. Und es wird ein Bewusstsein erzeugen, dieses Haus verbraucht so und so viel Liter oder Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Und dann hat man plötzlich Vergleiche, auch wie man sie beim Auto heute schon hat. Das ist genau wie zum Beispiel ein Auto oder Kühlschrank, was man kauft. Genau, ja. Ist eine Besinnung zwischen gestalterischer Ästhetik und technologischer Notwendigkeit überhaupt möglich, dass wenn Sie immer in Richtung, als Architekt immer in Richtung Technologie gehen, würden Sie dann Ästhetik vernachlässigen? Nein, auf keinen Fall. Also ich persönlich habe lange Zeit geglaubt, dass energieeffizientes Bauen die Architektur verändern muss. Ja. Ich glaube das heute nicht mehr. Also sie kann sie verändern und mehr Energie zu erzeugen durch ein Haus oder weniger Energie zu verbrauchen für ein Haus kann zu anderen Formen und Bildern von Architektur führen. Muss es aber nicht zwingend. Ich kann genauso gut mit diesen Systemen versteckt umgehen, kann sie auf dem Dach versteckt unterbringen, kann sie in den Wänden verstecken, aber ich muss bestimmte Dinge beachten. Also Sie können die Architektur positiv beeinflussen, Sie können aber auch unsichtbar bleiben in der Architektur. Aber ich muss sie beachten. Aber Sie müssen nicht unbedingt zum Beispiel in Fassadengestaltung drauf eingehen und... Naja, also sagen wir mal so, 100% Glasfassaden auch nach Norden werden schwieriger, werden immer schwieriger. Die Frage ist, ob das wirklich sein muss. Es beeinträchtigt ja nicht nur die Energiebilanz des Hauses, sondern auch den Komfort im Haus, wenn ich eine komplette Verglasung in allen Himmelsrichtungen habe. Ja. Alte Bauten sind mit viel Geduld gebaut worden. Allein die Tatsache, dass Planen und das Bauen eines Gebäudes viele Jahre dauerten, hatte man mehr Zeit, sich über das Erfüllen unterschiedlicher Anforderungen Gedanken zu machen. Sehen Sie unsere heutigen Baugeschwindigkeit im Hinblick zu korrekten Entscheidungen, zum Beispiel Materialauswahl, eher als ein Hindernis oder als einen Vorteil? Also eine sehr berechtigte Frage, die Frage nach der Geschwindigkeit, mit der alles passiert. Also die Geschwindigkeit der Entwicklung im Bereich des energieeffizienten Bauens ist riesig. Die macht manchmal schon atemlos. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass es langsamer geht und dass man manchmal etwas mehr zur Besinnung kommt. Andererseits zwingen uns die zunehmenden Energiekosten, die dahinterstehenden politischen Probleme und die absehbare Knappheit dazu, schnell zu handeln und etwas zu tun. Das heißt, wir haben einen gewissen Zwang, weil wir nicht früh genug daran gedacht haben. Das ist so ähnlich wie bei der Geburtenrate. Man sieht zwar über 20 Jahre, dass weniger Kinder geboren werden, aber plötzlich sagt man, oh, es gibt ja weniger Kinder, wir müssen reagieren, aber viel zu spät. Und so ist es bei der Energie auch. Man weiß seit vielen Jahrzehnten, dass es irgendwann knapp wird, aber man schließt die Augen davor zu, bis es dann teuer wird und dann ist es oft zu spät zum Handeln. Also ich würde mir wünschen, dass das Handeln ein bisschen früher passiert. Jetzt haben wir wenig Zeit, wir müssen jede Zeit nutzen. Und wenn Sie auf die Entwicklung zu sprechen kommen, dann ist es natürlich auch sehr sinnvoll, sich mal bei alten Methoden des Bauens und bei alten Typologien von Architektur umzuschauen, um zu sehen, wie haben das dann unsere Vorväter gemacht, was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt und können wir daraus nicht für die Zukunft auch wieder etwas lernen? Also meinen Sie, dass wir in unseren Gebäuden in Bezug zu Dauerhaftigkeit in einer Fast-Food-Ära sind, dass es die bauen? Nein, das würde ich nicht sagen. Also wenn man die Lebensdauer von Häusern in Mitteleuropa sieht, die ist doch enorm. Also sie steigt auch immer noch an, weil wir immer bessere Baustoffe haben und weil wir immer mehr wissen über die Verarbeitung von Baustoffen. Also ich glaube, wir sind da erfreulicherweise nicht in der Fast-Food-Ära. Ja, in anderen Ländern ist das anders. Also wir haben, bei uns wird ein Haus in der Regel, wenn man jetzt mal von Industriebauten absieht, wird sicher 80, 100 oder mehr Jahre alt. Es gibt Studien, die sagen, dass ein Wohnungsbau in Mittel 160 Jahre alt wird. Also da kann man wirklich nicht von Fastfood oder von Schnelllebigkeit oder früher Veralterung sprechen. Auf der anderen Seite verlangt natürlich das Bewusstsein um die hohe Lebensdauer der Bauten, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir diese Bauten lange auch nutzbar halten können. Also nicht nur unter energetischer Hinsicht, sondern auch Grundrisse, sind sie lange nutzbar. Wie ist es mit dem Komfort? Wie ist es, wenn alte Leute dort wohnen oder junge Leute dort wohnen? Ist es also so neutral, andererseits aber auch von der Atmosphäre so interessant, dass man dort gerne lange drin leben will? Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Was haben Sie Tolles demnächst zu veröffentlichen? Vielleicht würden Sie uns am ersten verraten. Also wir haben gerade ein Buch veröffentlicht über den Solar Decathlon 2007, über das Haus, das jetzt hier auch auf der Lichtwiese steht und ab Ende August zu sehen ist. Was wir als nächstes veröffentlichen, das nächste sind Artikel, wo es vor allen Dingen darum geht, praktisch das energieautarke Haus in Richtung energieautarke Stadt weiterzuentwickeln, also das auf eine nächste Stufe zu heben. Da wird es einige Veröffentlichungen in dieser Richtung geben. Wir werden aber auch weiter über Materialien veröffentlichen, wiederum wegen der Energiefrage, aber auch, weil wir im Moment sehr viele neue Materialien haben, die sehr interessant sind, wo wir uns damit beschäftigen können, dürfen. Was können wir daraus in der Architektur machen? Auf der anderen Seite auch, was bedeutet es für die Langlebigkeit des Hauses? Sind es wirklich langlebige Stoffe oder nicht? Und wie sind sie von der Umwelt her angenommen? Ja. Ich bedanke mich bei Ihnen. Gerne, herzlichen Dank auch. Sie hörten ein Interview mit Professor Manfred Hegger, der Leiter von Fachgebiet Entwerfen und energieeffizientes Bauen an der Technischen Universität Darmstadt. Die Sendung Stimme der Architektur beschäftigt sich heute mit dem Thema energieeffizientes Bauen. Zu Gast im Studio haben wir Architekt Turaj Elmi Sarabi, der Leiter von dem Architekturbüro Sonnenenergiebauteam. Unser zweiter Gast, Alexandra Göbel, Diplom-Ingenieur und selbstständige PR-Beraterin und kreative Direktor in Darmstadt, musste leider aus gesundheitlichen Gründen zu Hause bleiben. Wir wünschen ihr an dieser Stelle gute Besserung und hoffen, dass sie uns demnächst im Studio besucht. So, Herr Sarabi, Sie bauen Passivhäuser. Richtig, ja. Warum Passivhaus? Ja, warum Passivhaus? Also ein Passivhaus bietet von Anfang an, sagen wir, bessere Komfort. Ja, wenn man die Sache wirtschaftlich betrachtet, Steigerung des Wiederverkaufswertes und man kann schon zusätzliche vollwertige Nutzfläche zum Beispiel im Keller haben, das gewinnt man auch dazu, selbe oder fast selbe Raumtemperatur und die Lüftung und wie gesagt, also höher Wohnkomfort, ganzjährig frische Luft in alle Wohnräume, auch im Keller, extrem geringe Heizkosten für das Haus, auch wenn die Energiekosten zum Beispiel hochsteigen, das haben wir die letzte Zeit sehr stark beobachten können. Und sehr guter Bautenschutz haben wir und Versorgungssicherheit, weil wir kommen im Prinzip mit viel weniger Energie zurecht. Im Prinzip, falls wenn wir kein Gas oder Öl haben sollten, dann können wir auch schon geringfügig mit Strom heizen. Das ist ein Beispiel. Und das kommt auch dazu, dass wir von KfW, also das hat auch der Professor Hegger gesagt, Kredit für Wiederaufbau, Zuschüsse bekommen, beziehungsweise vergünstigte Zinsen bekommen und vor allem radikale Umweltentlastung. Durch die Passivhäuser dann werden wir viel weniger, sagen wir um die 10% von CO2, das wir durch die normale Nicht-NF-Häuser produzieren, werden wir schon haben und das ist eine enorme Verbesserung für die Umwelt. Wenn wir zum Beispiel auch in diesem Zusammenhang CO2-Ausstoß betrachten, 30% davon kommt zurück auf Wohnungsbau und wenn wir diese 30% angenommen sind, alle Häuser im Passivhaus, dann werden wir das alles um 75% bis 90% reduzieren und das ist ein enormer Gewinn in Sache Umwelt. Hier wäre doch die Frage, wie ist es mit den Bezahlbarkeit? Ist es für einen Normalverdiener zahlbar? Wenn ein Normalverdiener ein normales Haus sich bauen bzw. leisten kann, dann kann er auch ein Passivhaus sich leisten. Er muss von Anfang an im Klaren sein, dass er dieses Haus in Form von Passivhaus wählen muss, planen lassen muss. Und im Prinzip behaupte ich, weil wir bauen seit ein paar Jahren Passivhäuser, behaupte ich, dass die Passivhäuser, wenn es überhaupt sehr hoch kommt, weniger als 10% teurer sind als normale herkömmliche Häuser. Ich rede im Prinzip von NF-Häuser, die im Prinzip ohne NF kann man heute kein Haus mehr bauen und das geht doch nicht. Das heißt, wie funktioniert das? Da, als Kunde kommt man zu Ihnen und Sie geben eine Beratung und wie funktioniert das von Anfang an? Richtig. Das heißt, man kommt zu Ihnen und muss man ein Grundstück, also man hat ein Grundstück oder hat man eine alte Bauten und man will das im Passivhaus umbauen oder sanieren. Das kann man auch machen. Ja, geht auch auf jeden Fall. Aber hier reden wir zum Beispiel von Neubauten. Vielleicht ist es einfacher. wenn jemand ein Grundstück hat und die Orientierung des Grundstückes ist optimal, das müssen wir auch natürlich betrachten. Wir fahren hin zum Grundstück und wir gucken die Himmelsrichtung und werden wir ihn beraten, den Bauherren, und werden wir sagen, mit welchem Aufwand wird er ein Passivhausbesitzer sein. Der lässt sich bei uns beraten. Wir werden sagen, was er alles machen soll, dass sein Haus zu einem Passivhaus umgewandelt wird. Und meistens haben wir bis jetzt die Leute überzeugen können, weil, wie gesagt, das ist schon besser für Geldbeutel und ist auch viel besser für die Energie. Sie sagen ja die ganze Zeit positive Aspekte. Gibt es auch negative Aspekte bzw. Optimierungsmöglichkeiten für Passivhaus? Kenne ich nicht. Also ich kenne vom Passivhausbauweise nur positive Seiten. Deswegen bin ich auch seit 4 Jahren einfach dazu gekommen, dass wir nur Passivhäuser bauen. Und was ist mit Recycling, Baustoffentsorgung? Dieses Problem haben wir überall und dieses Problem kann man auch schon im Prinzip im Baubereich betrachten. Aber wir können schon mit Materialien bauen, die wir nachher auch nach 20 Jahren, wenn ein Haus 30, 40 Jahren steht, wenn das abgerissen wird. Dieses Problem haben wir fast überall, aber das ist ein geringfügiges Problem. Sie haben auch über Himmelsrichtungen in Ihrer Beratung gesagt, dass Sie auch auf solche Komponenten auch achten. Kann man eine alte Bauten auch, die energieeffizient gebaut sind, und die man auch dann beim Bauen an Himmelsrichtungen und solchen Sachen geachtet hatte, als Passivhaus einstufen? Was heißt alte Bauten? Also sind die schon innerhalb von NF gebaut oder sind die schon ganz alte Bauten? Ganz alte Bauten, meine ich. Ja, die muss man schon einfach auch mit sorgfältiger Planung einfach umbauen zu Passivhäuser. Bei Reihenhäusern ist es schon weniger problematisch, bei Hochhäusern kann man das auch hinbekommen, aber zum Beispiel bei Einfamilienhäusern heißt nicht, dass es unmöglich ist, ist aber etwas aufwendiger, weil wir arbeiten grundsätzlich mit Außendämmung. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Stimme der Architektur beschäftigt sich heute mit dem Thema energieeffizientes Bauen. Zu Gast im Studio haben wir Architekt Turaj El-Mizarabi, der Leiter von dem Architekturbüro Sonnenenergiebauteam. Herr Sarabi, jetzt eine ganz praktische Frage. Wie funktioniert Ihr Büro? Also vielleicht ist es sehr interessant für die Studenten, damit sie wissen, was sie ihnen erwartet im Arbeitsleben. Also unser Büro funktioniert auf Basis von, sagen wir, mehr Projektentwicklung und Planung. Und zwar außer, sagen wir, kleine Grundstücke, die wir von unserer Bauherrin zu bebauen bekommen, gehen wir von selber aus, gehen wir auch zu Städte, zu Gemeinden und manchmal kommen die auch auf uns zu und im Prinzip bewerben wir uns bei Städte und Gemeinde für Grundstücke im Neubaugebiet. Dadurch werden wir Grundstücke optioniert bekommen von Städten. Das ist auch zum Beispiel vor, sagen wir, 3 Jahren in Darmstadt passiert, dass wir Grundstücke optioniert bekommen. Dann werden wir auf diese Grundstücke planen, nach unserer Architektur, natürlich auch Passivhausbauweise. und die werden schon die Planung so weit bringen, dass wir im Prinzip Baufirmen oder Einzelfirmen finden, die diese Häuser bereit sind zu erstellen, zu Festpreisen. Und das heißt, für die Planung bekommen Sie auch Geld oder bekommen Sie erstmal kein das, Geld? Erstmal nicht, aber das kommt nachher. Und zwar, dann fangen wir an, anhand von diesen Grundstücke und auch anhand von, sagen wir, Festpreise und Firmen, die wir gesucht und gefunden haben, fangen wir an die Bauherren, die zueinander passen, zum Beispiel jüngere Familien und so weiter, zusammenzubringen. Vorteil bei dieser Form ist, dass die Leute im Prinzip einmal selber direkt das Grundstück von der Gemeinde kaufen. Das heißt, keine Zuschüsse, keine Maklerprovisionen, keine, sagen wir, in manchen Fällen gibt es auch das auch, aber in vielen Fällen ist es so, dass sie nur das Grundstück, das sie bezahlen, dafür werden sie auch Notar- und Grunderwerbsteuerkosten zahlen und nicht auf das gesamte Haus. Und sie kaufen direkt das Grundstück von der Gemeinde oder von der Stadt. Dann werden sie mit uns gemeinsam die Baufirma aussuchen, weil sie, sagen wir in der Form von Bauherrenmodell, weil sie mit alle anderen Nachbarn gemeinsam die Baufirma bezahlen, dann genießen sie im Prinzip einen Mengenrabatt. Kein Nachbar hat mit dem anderen zu tun, in dem Sinne, wenn einer seine Rechnung an die Firma nicht bezahlt hat, hat der andere nicht dafür zu tun oder haftet er nicht dafür, aber die genießen diese Mengenrabatt. Und die werden wir zu Baufirmen bringen, die Bauherren, und die werden direkt mit der Baufirma Vertrag abschließen. Unsere Honorar werden wir natürlich auch verlangen. Wir arbeiten nach Hawaii und im Prinzip haben die Leute drei Verträge. Einmal mit uns wegen unserer Architektur- und Projektentwicklung. Einmal kaufen sie das Grundstück direkt bei der Stadt. Und dann werden sie auch einmal ein zum Beispiel Generalunternehmen, den wir für die gefunden haben, gemeinsam. Die werden mit ihm einen Vertrag abschließen. Dann werden sie für Festpreis ihr Haus bekommen und auch für bestimmte Termin. Und das ist eine, sage ich, ziemlich sichere Sache. Seit wann haben Sie denn Ihr Büro? Wir haben seit 2003 bzw. 2004 haben wir unser Büro in Darmstadt. Bis dieses Jahr war ich mit einer lieben Kollegin. Wir haben jetzt uns räumlich und finanziell getrennt. Jetzt leite ich das Büro alleine. Und wo kommt eigentlich wirtschaftlich Passivhaus in Ihre Arbeit rein? Also wie begründen Sie das? Oder wie kommt dann, dass die Kunden sagen, okay, wir wollen gerne Passivhaus bauen oder wir wollen gerne, dass wir ein Haus bauen, weniger Energieverbrauch hat. Aber am Anfang haben Sie mehr Kosten oder ist es nicht so, dass mehr Kosten zu Ihnen kommt am Anfang, aber dann wird ausgeglichen? Oder wer, die Bauherren oder? Genau, ja. Also die Bauherren haben von Anfang an keine Mehrkosten. Wie gesagt, die Passivhäuser, behaupte ich, die kosten weniger als 10% mehr als herkömmliche Häuser. Und die Leute, die zu uns kommen, die sind zum Glück sehr kluge Leute und zum Glück, wer heute ein Haus bauen lassen will, tut sich sehr gut informieren und meistens kommen die Leute auch schon auf dieses Thema wegen Energie und auch wegen Kosten, dann stoßen sie einfach auf Passivhausbauweise. Darmstadt ist doch Zentrale von Passivhausbauweise. Passivhausinstitut ist in Darmstadt und die fragen meistens bei Passivhausinstitut und die bekommen eine Palette von Architekten, von Planern, von Büros und die kommen auf uns zu. Die sind die Bauherren, die auf ihr eigenes Grundstück bauen wollen. Und wenn wir Grundstücke von der Stadt bekommen haben, also wir haben schon Projekte, ich weiß nicht, ob ich hier sagen darf oder nicht, wir haben Projekte in Viernheim, in Mutterstadt, in Koblenz. Im Prinzip sind einige von diesen Städten selbst auf uns zugekommen, die anderen haben wir angeschrieben. Und bei diesen Projekten, die zum Beispiel 8, 9, 10 Häuser gebaut werden in einer Reihe, da suchen wir die Leute. Wir bringen denen bei, dass wir in dieser Form Bauherrenmodell bauen. Das wird günstiger. Es gibt keine, sagen wir, zusätzliche Bauträgergesellschaftskosten oder keine zusätzliche Maklergebühren. Das heißt, Architekten spielen eine Art Regie. Ja, richtig. Ja. Also wir haben alles in der... Wir bringen die Leute zusammen. Und das ist alles bei uns in der Hand. Das heißt, wir haben die Arbeit sozusagen zu leisten. Ja. Und ein Projekt dauert zwischen 2 bis 3 Jahre, bis es schon einfach sein Bauherr gefunden hat, beziehungsweise dass der Bauherr eingezogen ist. Das ist viel Arbeit. Und seit wann gibt es denn eigentlich Passivhäuser? Das erste Passivhaus, soweit das ich in Erinnerung habe, ist in Darmstadt in Kranichstein gebaut worden, sage ich 1992. Das ist über 15 Jahren. Haben Sie Kontakte mit Passivhaus-Institut? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Die Leute, die auf uns zukommen, die haben Kontakt zu Passivhaus-Institut. Wie gesagt, die bekommen eine Palette von Büros und dann kommen die auf uns zu. Das ist ein Kontakt und andere Kontakte sind einfach die Tagungen, die Seminare und es gibt immer Rundschreiben. Und ohne Passivhaus-Institut kann unser Büro in dieser Form nicht funktionieren, weil wir arbeiten sehr eng mit Passivhaus-Institut. Die Entwicklungen, die stattfinden, die werden uns mitgeteilt, beziehungsweise in Tagungen werden wir das von Passivhaus-Institut mitbekommen. Das heißt, es ist etwas wie Aktualisierung der Wissen. Richtig, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Apropos Aktualisierung des Wissens, Aktualisierung des, wie wird Ihr Wissen aktualisiert? Nur durch Passivhaus-Institut oder, also ich meine, gesamtem Büro? Ja, also das funktioniert so, das Passivhaus-Institut auf jeden Fall mit verschiedenen Universitäten in Deutschland zu tun hat. Die haben auch ein Netz, soweit in Europa. Und diese Informationen, die die Passivhaus-Institut in Deutschland von verschiedenen Universitäten bekommt und die Zusammenarbeit mit denen, die werden wir anhand von, sagen wir, Tagungen und Seminare bei Treffen, die oft stattfinden, mitbekommen. Haben Sie Kontakte mit Hochschulen? Also wie steht... Ja, wie gesagt, Passivhaus-Institut hat Kontakt zu Hochschulen und wir haben Kontakt zu Passivhaus-Institut und dadurch werden wir unser Wissen aktualisieren. Benutzt man auch Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren in Passivhäusern oder muss man benutzen? Weil im Darmstadium ist das so, glaube ich, oder Christian? Ja, das Christian Darmstadium. Christian Knölke ist übrigens unser Techniker das. Und großer Fan von Darmstadium. Ja, das Darmstadium ist ja auch ein Musterbeispiel an Energieeffizienz. Photovoltaik wird ja auf dem Dach auch angewendet. Es entsteht dort Strom, umweltfreundlich, ohne CO2-Belastung und wärmeeffizient ist das Haus desgleichen. Die Luft wird über die Kalla angesaugt. Im Winter wie im Sommer wird sie sparsam gekühlt bzw. erwärmt. Jetzt im Sommer, wo ja die Klimaanlage, wenn die Luft oben 30 Grad ist, sie auf eine angenehme Temperatur herunterkühlen soll, wird sie zunächst durch einen Erdkanal geleitet. Der Erdkanal hat eine sommers wie winters recht konstante Temperatur. Im tiefsten Winter ist er vielleicht mal 15 Grad, im höchsten Sommer 20 Grad. So kann die 30 Grad warme Luft im Sommer also erstmal vorgekühlt werden, bevor sie dann mit Energieaufwand abgekühlt wird. Im Gegenzug im Winter wird die eiskalte Luft erstmal ein wenig vorgewärmt, so dass auch hier Energie eingespart werden kann. Ist das Darmstadium auch ein Passivhaus, weißt du schon, oder ist es ein Niedrigenergiehaus? Ja, eher ein Niedrigenergiehaus. Geheizt wird mit Holzpellets. Und zwar CO2-neutral. Also man kehrt wieder zu dem Alten zurück. Früher, vor Jahrhunderten, Jahrtausenden, hat der Mensch Holz verbrannt, um Wärme zu erzeugen. Und Holzreste fallen ja in der Forstwirtschaft bei uns immer an. Und wenn die im Wald verrotten, entsteht dabei auch CO2. Die Energie kann man ja durch Verbrennen des Holzes nutzen. Es entsteht damit nur genauso viel CO2, wie die Bäume bei ihrem Wachstum vorher der Luft entzogen haben. Und auf diese umweltfreundliche Weise wird das Haus beheizt. Zurück im Studium. Studio Herr Sarabi, nochmal die Frage, benutzt man Photovoltaikanlage und Sonnenkollektoren im Passivhaus oder kann man oder muss man? Kann man auf jeden Fall, ist auch zu empfehlen. Muss man nicht, kann man aber. Das heißt, im Prinzip ein Passivhaus ist ein Haus, das wenige Energie verliert, ja, und weil man so wenig Energie braucht, um das Haus warm zu halten, kann man einfach durch die, sagen wir, Sonnenkollektoren, also sogenannte Solarthermie, oder durch die Bohrungen in die Erde, sogenannte Geothermie, die Energie gewinnen und einfach in das Haus reingeben. Nur bei Solarthermie ist es so, sagen wir, ein Passivhaus braucht nicht sehr viel Wärme zu heizen, aber wo wir etwas mehr Energie bräuchten, ist zur Erzeugung von Warmwasser. Im Prinzip kann ein Passivhaus die Produkte, wo man schon zur Erzeugung des Warmwassers benutzt hat, kann man benutzen, um das Haus warm zu halten. Aber Warmwasser ist es nicht so einfach, vielleicht zum Beispiel in kalte Tage im Winter, wo die Sonne auch nicht unbedingt sehr freundlich scheint, dann kann man nicht für Warmwasser sorgen, da bräuchte man andere Quellen, zum Beispiel Geothermie. Aber zur Frage zurückzukommen, kann man diese Komponenten auch benutzen, muss man aber nicht. Wie gesagt, ein Passivhaus könnte auch schon ohne diese Komponenten zurechtkommen und kann auch funktionieren. Vielleicht kämen wir jetzt zurück und dann frage ich ihn, was ist eigentlich Passivhaus? Ein Passivhaus, kann man, also muss man, wenn man Wärmebrücken vermeidet, wenn man Wärmedämmung benutzt, kann man davon sprechen, dass man ein Passivhaus hat, oder kann man mit irgendwelchen anderen Trick ein Passivhaus entwickeln? Also woran besteht eigentlich ein Passivhaus-Definition? Also ein Passivhaus ist ein Haus, ich betrachte das immer so für mich, das sehr wenig Energie verliert, weil eine dicke Dämmung hat, beziehungsweise das Haus ist sehr gut gedämmt. Ein Passivhaus ist ein Haus, wo man nicht ständig lüften muss, weil die Lüftungsanlage sorgt dafür. Im Prinzip abends oder in der Nacht, wenn wir schlafen, wenn man die Sache genau betrachten muss, dann musste man auch schon einfach aufstehen und luften, weil die Luft ist schon nach ein paar Stunden ist Gebrauch. Aber in einem Passivhaus funktioniert so, weil wir eine Lüftungsanlage haben, haben wir immer frische, angenehme Luft. Genau, das ist auch immer eine Frage, dass normale Leute fragen immer, ob Passivhaus Lüftungsprobleme hat. Nee, hat keine. Passivhaus hat keine Lüftungsprobleme. In einem Passivhaus kann man auch das Fenster aufmachen. Das höre ich oft von unserer Bauherrin. Die fragen, ob die das Fenster aufmachen können, sage ich ja. Auf keinen Fall muss man die Fenster zuhalten. Aber braucht man nicht. Es sei denn, dass man zum Beispiel in einem, sagen wir, warmen Sommernacht kann man die Fenster aufmachen, dann kann man etwas frische Luft von außen bekommen, aber muss man nicht. Also zurück zu Passivhaus. Ein Passivhaus ist so ein Haus, das ist eine Lüftungsanlage hat, wo die Luft ständig sich bewegt, braucht sehr wenig Energie zum Heizen, weil wir haben schon eine dicke Dämmung, beziehungsweise ist es schon luftdicht, verliert man keine Energie. Ja, und hat auch schon ziemlich gute Fenster, ziemlich gute Dämmung im Fenster und auch vor allem dreifach verglast, wo man im Winter die Energie der Sonne benutzen kann, um das Haus passiv zu heizen. Das ist ein Passivhaus. Wie man zu heizen kommt, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man benutzen kann. Man sagt ja, dass man im Passivhaus keine Klimaanlage im Sommer braucht. Jetzt wir haben ja gesagt, es geht keine Wärme aus dem Haus raus. Mhm. Also die Wärme bleibt im Haus wegen der Dämmung. Wie machen wir bei der Kühlung im Sommer? Wenn wir zurückgehen zu Geothermie, wie der Kollege auch gesagt hat, Christian, ja, unsere Techniker. Und ist es so, dass durch die, sagen wir, Kanäle oder durch Geothermie, dass wir einfach Sondierungen in die Erde haben. Im Winter können wir schon die Wärme hochbringen und im Sommer können wir auch die Kühle einfach ausnutzen von der Erde. Und dann können wir die Temperatur im Haus etwas niedriger halten. Ja? Und in Passivhaus, also brauchen wir keine Klimaanlage, und Passivhaus und Klimaanlage passen gar nicht zusammen. Das heißt, die Lüftungsanlage wird dann die Luft entweder vorkühlen oder erwärmen. Richtig, ja. Und wie ist es mit der Bedienung der Lüftungsanlage? Muss man das, es gibt es einen bestimmten Grad, den man halt festlegt, okay, weil die Behaglichkeit von Person zu Person ist es ja auch unterschiedlich. Manche wollen eher wärmere Räume betreten, manche kühlere. Ja, also die Temperatur, die ein Mensch braucht, ich rede nochmal von Wintertage, ist ca. 22 Grad. Und wenn man etwas kühler haben will, dann kann man schon die Lüftungsanlage runterdrehen. Wenn man mehr Wärme braucht, dann kann man das auch höher drehen. Im Prinzip, die Luftaustausch sollte bei 30 Kubikmeter pro Person pro Stunde sein. Und diese 30 Kubikmeter kann man etwas wärmer oder kann man etwas kühler haben, und dadurch wird man auch schon ständig gute und behagliche Luft in dem Raum haben. Eine Frage zur Behaglichkeit. Was denken Sie, was ist Ihre Meinung? Ist Behaglichkeit kulturell bedingt, oder ist es jetzt, weil Sie kommen ja auch aus Iran, oder ist es überall das Gleiche? Ja, für Mensch ist es überall das Gleiche, nur Iran hat andere Klima und auch andere Kultur. Allerdings Iran ist auch sehr groß. Das heißt, im Süden ist es sehr warm. Im Norden könnte auch schon meinetwegen kälter sein als in Darmstadt, ja. Und Behaglichkeit für einen Mensch ist überall das Gleiche, nur wie man das empfindet und wie man das zum Wort bringt, das ist schon etwas anderes und das ist sehr abhängig von Kulturgewohnheiten, aber der Mensch selber, die Behaglichkeit für ihn ist, für meine Begriffe ist dasselbe. Apropos Kultur und Iran, Sie kommen auch aus dem Iran. Vielleicht wollen Sie uns über Ihren Werdegang und Ihre Geschichte ein bisschen erzählen, wie Sie hier in Darmstadt gelandet sind und warum Darmstadt, warum Deutschland? Und dann warum Passivhaus? Erstmal warum Darmstadt oder... Ja, warum Deutschland überhaupt? Fangen wir von Anfang an. Ich bin seit, sagen wir, ein paar Tage hier, beziehungsweise seit über 24 Jahren hier in Deutschland. Ich habe das Land gewählt, weil für mich war schon immer diese Präzise und die Ordnung und die Sauberkeit und einfach, dass alles seine Ordnung hat, war für mich sehr wichtig. Deswegen bin ich hierher gekommen. Und warum Darmstadt? Weil ich wollte entweder an der TH Aachen oder damals TH Darmstadt studieren. Und eine von beiden habe ich ausgewählt und bin ich hier gelandet. Und warum Passivhaus? Ich glaube, darüber haben wir doch gesprochen. Das ist für mich die Zukunft. Ich werde jedem Bauherrn raten, dass er nicht ein anderes Haus baut außer Passivhaus. Nicht nur, weil wir Passivhäuser bauen und planen. Wir können auch schon andere Häuser planen und bauen. Aber das machen wir nicht, wenn jemand zu uns kommt und versucht, vielleicht ein anderes Haus zu planen mit uns oder zu bauen. Wir versuchen, ihn zu überzeugen, dass ein Passivhaus die Zukunft ist für unsere Kinder, für unser Klima und auch für sein, sagen wir, Geldbeutel. Wie sind Sie mit diesem Baumethode in Kontakt gekommen? Durch Hochschule oder durch oder im Arbeitsmarkt dann? Wie gesagt, 2003 ist eine liebe Kollegin von mir, ist zu mir gekommen, die hat jetzt ihr eigenes Büro in Darmstadt und die heißen Energieplaner-Team, sehr, sehr gute Energieberaterin, die ist auf mich zugekommen und sie hat gesagt, dass sie in dieser Form ein Haus plant und baut oder eine Reihe von Häusern, ob ich mich mitmachen würde, habe ich damals zugesagt und ich war selber von einem Passivhaus nicht überzeugt. Ja, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Haus in unsere Grad, also in Deutschland, in diese Kälte einfach ohne Heizung funktioniert. Ich bin immer in ein Passivhaus rein, habe ich immer nach Heizkörper gesucht, keins gefunden und dann habe ich den Boden angefasst, ob es eine Fußbodenheizung da ist, habe ich keins gefunden. Dann dachte ich, dass die Lüftungsanlage zu laut sein könnte. Ich habe immer zugehört, es gab keine Geräusche. Ich habe Papier davor gehalten, habe ich gemerkt, dass es funktioniert, die Heizungsanlage. Und nach war ich dann überzeugt, dass man schon in ein Passivhaus genauso behaglich und genauso, sage ich, sich wohlfühlen kann wie in einem anderen, wo man schon unbedingt volle Power die Heizkörper voll aufdreht und versucht, das Haus warm zu haben. Auf diese Art und Weise bin ich zu Passivhausbauweise gekommen und ich glaube nicht, dass ich auch von dieser Bauweise irgendwie Abstand nehmen werde. Glauben Sie, dass das Passivhaus sich in Zukunft dann verändert, entwickelt? Oder wenn ja, dann in welchem Richtung? Also auf jeden Fall entwickelt, auf jeden Fall etabliert, wird sich auch auf jeden Fall. Das heißt, wir sehen, dass mehr und mehr Leute Passivhäuser sich wünschen oder in Passivhäuser einziehen. Und entwickelt auch auf jeden Fall. Wir haben schon ständig mit Baustoffe zu tun, mit Details zu tun. Wir haben schon mit Firmen zu tun, die in dieser Form mit uns bauen. Und wenn die ein-, zweimal das gemacht haben, dann haben sie das auch gelernt. Und apropos Baustoffe, inwieweit spielt der Baustoffausfall in Ihrer Arbeit eine Rolle? Eine sehr wichtige Rolle spielt Baustoff bei uns. Und die Baustoffe, die werden schon auch immer entwickelt. Ja. Und wir sollen als Architekten, als Planer immer die Baustoffe aussuchen, die uns mehr zusagen, die einfach mehr, die sagen wir, besser für Umwelt sind und auch schon günstiger zu herstellen sind, sowohl wirtschaftlich gesehen als auch von Energieseite gesehen. Und wir entwickeln einfach unser Wissen auch mit Entwicklung von Baustoffe und das muss auch so sein. Die Wärmedämmung spielt eine große Rolle im Passivhaus. Was verwenden Sie, also welchen Baustoff verwenden Sie als Wärmedämmung? Beziehungsweise wie dick sind das? Weil wir bieten zurzeit Strohpor bzw. Strohdur der Dämmplatten, ja, in unserer Bauweise. Wir bauen meistens massiv und die sind schon, sagen wir, ca. 30 cm dick. Bei sehr dünnen Wänden, wenn wir 15 cm dicke Wände haben für Reihenhäuser zum Beispiel, dann haben wir da darauf auch 30 cm Dämmung. Ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte, dass Dämmung dicker ist als die Wand selbst. Ja, das ist so. Es gibt schon auch andere Methoden, wo man schon die beide zusammen mischt, aber also unser Büro verwendet 15 bzw. 17,5 cm dicke Wand und dann kommt die Dämmung darauf. Haben Sie auch gestalterische Herausforderungen mit solchen dicken Dämmungen? Oder ist es? Das hoffe ich doch. Also unsere Häuser findet, sagen wir, nicht jeder sehr langweilig und wir haben auch unsere, sagen wir, unsere Wünsche beim Entwerfen. Und wie auch der Professor Hegger gesagt hat, das ist nicht so, dass man wegen des Passivhauses unbedingt auf ästhetische Seite von Architektur verzichten muss. Das ist nicht so. Wir können sehr gerne, sehr schön mit Glas planen. Wir können auch gerne mit, sagen wir, Sprünge planen. Allerdings muss man das alles in eine sogenannte Passivhausprojektierung reinbeziehen und berechnen. Weil ein Passivhaus bekommt auch schon einfach von Anfang an eine Berechnung, wo man schon alle physikalische Berechnungen auf dem Papier bringt. Die Dicke der Wand, die Dicke der meinetwegen Dämmung des Daches und auch Kellerbereich und wie viel Flächenfenster und das machen Sie auch selbst? Nee, das mache ich nicht, aber wir haben schon unsere Fachplaner, die eng zusammenarbeiten und von Anfang an beim Entwurf sind die auch dabei, diese Fachplaner, und wir beziehen uns auf diese Wissen von denen und wir planen im Prinzip in einem Team, ja. Mhm. Wir planen gemeinsam, weil wir wollen auch schon immer günstiger bauen bzw. planen. Wir planen von Anfang an mit unserer Tragwerksplaner und auch mit Fachplaner in dieser Hinsicht. Und die sagen zu uns zum Beispiel, ob man das Haus in dieser Form mehr öffnet oder mehr zum Beispiel nach Norden, weniger Fenster hat. Wir arbeiten sehr eng mit diesen Leuten zusammen. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie Massivbauten bearbeiten. Wie ist es bei Passivhaus? Müssen alle Bauten Massivbauweise sein? Nein. Wir können sowohl in Massivbauweise als auch in Holzbauweise bauen. Beides ist möglich. Ja. Und beide Reihenhäuser dieser Art haben wir in Darmstadt auf die Beine gebracht, sozusagen. Und die sind beide gut. Allerdings ökologisch gesehen, Holzbauweise ist etwas besser, aber ich bin selber eher Massivbauer, sozusagen. Und wie ist es, diese dicke Wände, breiten die keine Probleme, weil 30 cm Wärmedämmung und dann die Stärke der Wand auch selbst dazu ist es nicht, also Sie haben ja dann Wände, die über 50 cm dick sind. Über 45 cm sagen wir, ja. Und wenn wir heute, sagen wir, nach NF bauen werden, da brauchen wir auch, sagen wir, mindestens 10 cm Dämmung, ja, und dann auch schon die Stärke der Wand. Im Prinzip werden wir im Vergleich mit einem zum Beispiel normales Haus, werden wir vielleicht 20 cm in Außenbereiche mehr Wandstärke haben, aber dadurch, dass die Raumtemperatur in gesamter Fläche des Hauses in einem Passivhaus dasselbe ist, ja, das heißt, man muss nicht unbedingt sich an einem Heizkörper hängen oder kann man, wenn die Wände kalt sind, kann man nicht zu Fläche von Wand sich nähern. In einem Passivhaus ist es nicht so. Dadurch werden wir im Prinzip mehr Wohlfühlfläche gewinnen. Das heißt, man nimmt das als negativ auf sich, um die Vorteile zu haben. Können Sie sich auch vorstellen, dass man halt bis in der Zukunft Wärmedämmungen entwickelt, die dünner sind und trotzdem bessere Qualität haben oder beziehungsweise die gleich Effekt haben? Wie das die glaube ich auf jeden Fall, das hoffe ich auch, ja. Und wie ist es, wenn Passivhaus als Standardbauweise, weil Sie werben ja für Passivhaus, wird es dann nicht so sein, dass der Immobilienpreis allgemein dann sich steigert, wenn jetzt Passivhaus als Standardbauweise eingeführt wird? Ja, ich habe das versucht zu rüberzubringen, dass die Passivhäuser, behaupte ich oder bauen wir so, nicht viel teurer sind als herkömmliche Bauweise. Und wenn Immobilienpreise hochsteigen, dann sollte bei Passivhäusern auch hochsteigen, aber die haben schon im Prinzip weniger miteinander zu tun. Also wie gesagt, in ein Passivhausbauweise haben wir weniger als 10% mehr Kosten. Jetzt eine heikle Frage. Wenn wir in Zukunft sagen wir mal, die Hälfte von einer Stadt in Passivhausbauweise bauen. Ja. Was machen wir dann nach 100 Jahren mit so viel Dämmung? Ja. Ist das auch, das ist ein Problem oder ist... Das könnte ein Problem sein, wenn man zum Beispiel die Dämmung einfach mit, sagen wir, Putz zusammenbringt und dann... Das kann man nicht mehr auseinander trennen. Aber solange, dass diese Dämmung einfach selbst da ist, kann man wieder verwenden. Gibt es auch Dämmungen, die mit Holz oder Holzreste gebaut sind? Gibt oder es auch, auf jeden Fall. Und die kann man auch recyceln? Die kann man schon viel besser recyceln. Und die gibt es auf jeden Fall. Ja, die Entsorgung ist etwas einfacher. Sogenannte Mineralwolle oder Flockenzellulose und die sind einfacher zu recyceln. hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Sie können uns auch im Internet auf die Adresse www.stimmederarchitektur.de wiederfinden. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Stimme der Architektur beschäftigt sich heute mit dem Thema energieeffizientes Bauen. Zu Gast im Studio haben wir Architekt Turec Elmi Zarabi, der Leiter von dem Architekturbüro Sonnenenergiebauteam. Herr Zarabi, inwieweit glauben Sie, dass die Passivhausbauweise sich ausbreitet in der ganzen Welt? Und glauben Sie, dass das nur in Mitteleuropa wirtschaftlich kann diese Bauweise sich ausbreiten, oder die Entwicklungsländer können sie das auch benutzen? Sie kommen ja zum Beispiel aus Iran. Können Sie sich auch vorstellen, dass es auch in Iran dann in ein paar Jahren Passivhäuser gebaut werden? Im Iran direkt, weil die Energiekosten im Vergleich mit Europa viel günstiger sind, viel niedriger sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass so schnell Passivhausbauweise zustande kommt. Aber allgemein dazu muss man sagen, in ganzer Welt kann sich Passivhausbauweise etablieren. Und besonderes, man redet von warme Länder, von heiße Länder, von kalte Länder. Also in kalte Länder ist es auf jeden Fall zu empfehlen. In sehr heiße Länder auch, weil man muss sich auch von der, sagen wir, Hitze schützen. Aber in tropische Länder, weil die Feuchtigkeit so hoch ist, da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Passivhausbauweise wegen der Lüftungsanlage und wegen, sagen wir, niedriger Energieverlust sich sehr gut entwickeln lassen kann. Also Freund von mir untersucht zurzeit zum Beispiel Komponenten für Passivhausbauweise für eine Bibliothek in Südindien. Und ich kann mir vorstellen, dass in der Zukunft, ich weiß nicht wie nah oder fern, Passivhausbauweise in solche Länder sich auch durchsetzt. Wir sehen und wir hören immer, dass die Energiekosten sehr stark hochsteigen. Wir haben schon immer eine Tabelle, das haben wir auch im Büro gehabt, dass die Ölpreise bis zu sogar 100 Euro hochsteigen. Diese Tabelle ist jetzt seit längerer Zeit veraltet und das müssen wir jetzt schon, sagen wir, mit einer Tabelle wechseln lassen, dass es schon zu 200 Euro hochsteigt. Und die Passivhäuser, die sind sehr unabhängig von dieser Entwicklung der Preise von Energie, Öl, Gas. Besonders in Länder, wir reden schon von Ländern, die vielleicht keine Gas- oder Ölquellen haben. Besonders in diese Länder ist es Passivhaus eine sehr gute Lösung, dass man sich von anderen Ländern, die Gas und Energie verkaufen, ziemlich unabhängig macht. Und wie ist es mit Wirtschaftlichkeit? Können sich die Leute dort auch das leisten? Vor allem jetzt rede ich über die dritte Weltländer. Da muss man schon eine gesamte Lösung einfach sich denken, und das kann ich diese Frage nicht beantworten. Mhm. Im Iran, wo ich herkomme, kann ich mir auch ein Passivhaus, besonders in zum Beispiel lauter Städte gut denken, wo es schon leider Gottes zum Beispiel Smog ziemlich hoch ist, ja, und muss man sich entweder mit sogenannter Klimaanlage zufrieden geben oder einfach die Fenster aufmachen und sich auch von Lärm schützen. Gibt es in viele, leider in viele solche Städte, gibt es auch in Kairo, gibt es in Teheran, gibt es auch in andere Hauptstädte, wo man mit Lärm und Smog kämpft. Ein Passivhaus kann diese beiden Probleme beseitigen. Sie haben jetzt gerade von Städten wie Kairo und Teheran gesprochen. Das sind ja meistens Städte mit Hochhäusern. Wie ist es, kann man auch ein Hochhaus als Passivbauweise bauen? Ja, ein Hochhaus kann man auch als Passivhausbauweise bauen. Mhm. diese Klimaanlagen, dass man zum Beispiel in Kairo und Teheran oder Saudi-Arabien vor allem oder Dubai benutzt, führen noch mehr zu Smog. Richtig. Und vielleicht diese Hitze. Beziehungsweise die führen auch gar nicht zu Behaglichkeit, weil wenn man bedenkt, wenn man in diesen Ländern ist, dann ist man, sitzt man in einem Raum mit Pulli und Jacke und wenn man rausgeht, dann muss man sich erstmal mal ausziehen, weil das dann zu warm ist. Also in den Räumen ist es extrem kalt. Ist das wegen Unterschied zwischen Behaglichkeitsgefühl und dass das das so ist in diesen Ländern, dass man zum Beispiel in Dubai, wenn man von auf der Straße ist, ist es super warm. Und dann, wenn man in einem Einkaufszentrum reingeht, ist es auf einmal so kalt, dass man vielleicht krank wird. Ist das wegen Behaglichkeitsgefühl oder woher kommt das eigentlich, dieses... Also wir haben schon auch vorhin über Behaglichkeit gesprochen. Also für mich persönlich ist sowas nicht behaglich. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Und das führt auch meistens auch zu Erkältungen. Also man sieht schon im Sommer, dass viele Leute sich auch leicht erkälten. Und das ist durch diese Klimaanlage warm, kalt, kalt, warm. Vielleicht kann ich die Frage so formulieren, dass wenn wir unsere Ansprüche runterschrauben, können wir vielleicht dadurch mehr Energie gewinnen und Energie sparen. Wenn wir vielleicht im Winter akzeptieren, dass es schon ein bisschen kalt ist, also dass das Haus nicht so unbedingt jetzt ganz heiß sein sollte. Ist das auch ein Thema vielleicht im Architektur? Das ist ein Thema in Architektur für sich und ich frage mich, warum sollten wir uns zum Beispiel mit 18 Grad zufrieden geben und dann die Heizkörper etwas bis zur Hälfte aufdrehen, obwohl wir mit weniger Aufwand einfach 22 Grad haben können und auch keine Schimmelbildung und keine, sagen wir, Feuchtigkeit im Raum, sondern meinetwegen einfach eine gleichmäßige warme Oberfläche im Raum haben. Warum sollten wir uns mit weniger Behaglichkeit zufrieden geben, obwohl wir mit wenig Aufwand einfach zum Beispiel ein Passivhaus auf die Beine bringen können? Ein Passivhaus bietet alle diese Behaglichkeitspunkten, also ich lese hier vor, gleichmäßige, sagen wir, warme Oberflächenluft in den Raum oder gleichmäßiges und gleichbleibendes Innenklima oder keine Zuglufte in den Raum. Und die sind alle Komponenten für mich, die einfach die Behaglichkeit für mich herschaffen. Die Stimme der Architektur beschäftigt sich heute mit dem Thema energieeffizientes Bauen. Zu Gast im Studio haben wir Architekt Turaj El-Mizrahi, der Leiter von dem Architekturbüro Sonnenenergie-Bauteam. Unser zweiter Gast musste leider aus gesundheitlichen Gründen zu Hause bleiben. Frau Alexandra Göbel, Diplom-Ingenieurin und selbstständige PR-Beraterin und Creative Director in Darmstadt. Ich wünsche ihr an der Stelle gute Besserung und hoffe, dass sie uns nächstes Mal im Studio begleitet. Herr El-Mizrahi, Sie haben gesagt, dass Passivhausbauweise ist eine neue Methode. Brauchen Sie auch dafür vielleicht neue Methoden und Anweisungen auf der Baustelle, wenn Sie, ich meine, das ist... Ja. Wir geben auch die Anweisungen immer an die Handwerker, die wir auf der Baustelle haben. Natürlich nicht für alle Handwerker, aber zum Beispiel für Maler ist es schon kein Unterschied, ob in einem Passivhaus die Wände streicht oder in einem normalen Haus in herkömmlicher Bauweise. Aber zum Beispiel für Fensterbauer oder Putzer oder großer Teil für Rohbauer oder auch, sagen wir, Zimmerer und Dachdecker ist es wichtig, dass das Haus luftdicht bleibt. Ja, das ist sehr wichtig. Wir haben vorhin über Atmen des Passivhauses gesprochen. Ein Passivhaus, obwohl es luftdicht ist, kann gut atmen, weil die Lüftungsanlage übernimmt diese wichtige Rolle. Die Lüftungsanlage gibt einfach über das gesamte Jahr frische und saubere Luft rein. Es gibt Luftfilter, die besonders für Leute, die Allergiker sind und Heuschnupfen haben. Das ist sehr angenehm für diese Leute in Passivhäuser, weil die bekommen nicht gesamte Luft direkt von außen. Woher kommt eigentlich die Luft? Die Luft gibt es schon einfach eine Zuluft und eine Abluft für, sagen wir, für jedes Passivhaus. Und dadurch tut das Haus auch atmen. Und weil das Haus luftdicht ist, zurück zum Thema Handwerker, sollen wir einfach zum Beispiel die Fensterelemente so bilden, dass wir die Fensterelemente mit Laibungen, jetzt wird schon ein bisschen Technik, aber ich versuche das kurzer zu halten, dass die Fensterelemente mit der Laibung geklebt werden. Das ist keine Sorge, ich glaube, jetzt sind nur die Architekten, die wach sind und uns zuhören. Ja, das darf auch nicht langweilig werden, aber ist es so, dass wir die Leute einfach auf der Baustelle anweisen und versuchen, mit denen einfach, sagen wir, gleich lernen, alle zusammen, wie man diese Komponenten einbaut. Andere Firmen, die auch diesbezüglich beteiligt sind, das darf ich auch erwähnen, sind die Elektroarbeiten, weil durch die Elektro-Leerrohre dürfen wir keine Luft verlieren. Deswegen die Elektriker, also die Fensterbauer, die Putzer, die Dachdecker bzw. Zimmerer und auch Rohbauer, die sollen schon einfach das lernen, wie man in ein Passivhaus arbeitet. Und denen bringen wir das bei. Das heißt, am Ende haben Sie auch eine Truppe von Bauarbeiter oder Techniker, der diese Bauweise kennt. Ja, natürlich ist es schon bequemer, dass man immer wieder mit diesen Leuten zusammenarbeitet, aber wir wollen auch diese Wissen einfach weitergeben, dass im Prinzip nicht eine Firma oder andere Firma sich verweigert, zu einer Passivhausbauweise kommt, das haben wir auch vor ein paar Jahren gehabt, sondern dass die Leute auch das lernen. Die empfinden das auch sehr gut und die wollen das auch lernen. Das ist so, dass früher einfach eine, sagen wir, Angstfaktor bei der Übergabe von Preisen gab und die Leute haben einfach Angst gehabt, sobald dass sie gehört haben, Passivhausbauweise, die haben schon einfach einen Angstfaktor zu ihrer Preise addiert und das ist mittlerweile zum Glück nicht mehr so, weil die haben gesehen und gelernt, dass man ein Passivhaus auch schon genauso günstig bauen kann wie die herkömmlichen Häuser. Das heißt, Sie als Architekt müssen auch den, diesen Leuten oder den Arbeitern auch beibringen, wie sie zu arbeiten haben. Wie die zu arbeiten haben, nicht unbedingt, aber dass die sich einfach anpassen an die Luftdichtheit des Hauses, das werden wir gemeinsam mit denen einfach besprechen. Wie wird eigentlich kontrolliert, ob ein Haus luftdicht ist? Es gibt, nachdem dass die Rohbauarbeiten fertig sind und die Fenster drinnen sind und das Dach auch darauf ist, da gibt es schon einfach eine sogenannte Blower Door Test. Das heißt, da gibt es ein Gerät, das es Luft reinbläst in einem Haus und wir dürfen keine Luft verlieren. Wenn es auch Leckagen gibt in eine oder andere Stelle, das wird gleich dann zugemacht. Das heißt, es gibt auch keine Mäuse im Passivhaus. Im Passivhaus dürfen keine Mäuse reinkommen. Wo die Mäuse reinkommen, dann darf auch die Luft reinkommen und dann gibt es keine. Nein, zum Glück nicht. Haben wir nicht. Also noch ein Vorteil für Passivhaus. Richtig. Was ist noch besonders ein Passivhaus, das Sie bauen? Also ist das gestalterische Aspekt, wenn wir betrachten? Sehen Sie die Passivhäuser sich ähnlich aus? Also ähneln sie sich auch im Gestalt? Nein, oder? Das ist überhaupt nicht so. Wir können schon von breiter Palette von verschiedenen Entwürfen reden. Wir können von Holzbauweise bis zu Massivbauweise reden. Ein Passivhaus kann sich nicht dadurch von anderen Häusern unterscheiden, dass man sagt, der hat schon keinen Schornstein oder der hat doch einen Schornstein. Ein Passivhaus könnte auch einen Schornstein haben. Ja, von der Gestaltung her sehe ich als Architekt keinen großen Aufwand, dass man auch trotz Passivhausbauweise schöne ästhetische Gestaltung hinbringt. Wenn man viel mit meinetwegen Glas arbeitet, kann man auch das hinbekommen. Natürlich dürfte man keine Wärmebrücken haben nach außen, ja, aber bei diesen Energiekostenpreise werden wir sowieso aufpassen, dass wir schon keine großen Verluste nach außen haben. Das heißt, man kann von außen aus, kann man dann ein Haus nicht vorhersagen, okay, es ist ein Passivhaus oder nicht. Wenn man Experte ist, könnte man das auch schon doch mit ein Auge sehen. Ja, aber und diese feinen Unterschiede sind es? Das sieht man zum Beispiel an die Fensterleibungen oder wie auch gesagt auch an Schornstein. Wenn ein Haus keinen Schornstein hat, dann ist es wahrscheinlich auch keine Heizung da. Und wenn es keine Heizung da ist, dann sagt man, vielleicht ist dieses Haus ein Passivhaus. Das heißt, jetzt gibt es auch die Möglichkeit, Kamin in Passivhaus haben, weil Sie jetzt gerade von Schornstein gesprochen haben. Gibt es auch, das ist etwas noch teuer, aber man kann auch Kamin und Schornstein haben und das kann man auch alles einfach ausbilden. El-Mizrahi, können Sie vielleicht die Geschichte von drei Kerzen uns nochmal erzählen, weil wir haben vor der Sendung das von Ihnen gehört. Die Zuhörer möchten auch wissen, die Geschichte mit drei Kerzen. Die waren fünf Kerzen. Fünf, ja. Kerzen. Und zwar, wir haben schon eine Reihe von Häusern in Darmstadt erstellt und die Leute sind schon über Weihnachten, das Wetter war in diesem Jahr sehr kalt, eingezogen. Das war 2006 und soweit, dass ich in Erinnerung habe. Und da kommen wir zu einem Haus, zu Abnahme, weil die sind eingezogen gewesen. Und da war noch Kartone auf dem Wohnzimmer verteilt und so. Und sind wir zur Abnahme gekommen und wir haben gefragt, okay, wie ist denn das? Und sie sind jetzt eingezogen, fühlen sie sich wohl und so. Ja, aber diese Handwerker, die gestern die Eingangstür repariert haben, also die haben ständig die Tür aufgelassen, weil sie müssen rausgehen, reingehen und weil wir nicht hier Heizung haben, ist das Haus sehr kalt geworden und nachdem, dass die weg waren, musste ich einfach hier fünf Kerzen anzünden und innerhalb von 2 Stunden war das Haus wieder warm. Und wir haben uns so gefreut, wir haben gesagt, wenn Sie mit 5 Teelichter einfach hier das Haus warm haben können, dann ist das schon ein sehr positives Zeichen für Passivhaus und Sie brauchen sich nicht zu beschweren. Und dann haben wir alle darüber gelacht. Aber das war wirklich so. Man sagt auch schon, wenn es Ihnen zu kalt ist in einem Passivhaus, laden Sie einfach die Gäste ein, dann wird das Haus warm, weil jeder Körper tut auch schon Wärme ausstrahlen. Aber das darf man auch nicht vergessen. Ganz am Anfang habe ich gesagt, dass man die Luftwechsel in einem Passivhaus, sagen wir ab 30 Kubikmeter pro Person und pro Stunde braucht. Das heißt, wenn Sie mehr Leute haben, dann müssen Sie auch schon die Lüftungsanlage etwas höher einstellen. Und das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, man kann die Lüftungsanlage selber umstellen. Ja, auf jeden Fall kann man das regulieren. Läuft nicht von alleine. Nein, das läuft nicht von alleine. Sie können das schon auf Automat stellen. Sie können das auch schon umstellen. Also wenn Sie verreist sind, Sie können das schon auf niedrigste Stufe stellen, dass es nicht so, sagen wir, die Lüftungsanlage einfach umsonst funktioniert. Und vielleicht kann ich was auch dazu sagen, wenn Sie zum Beispiel in einem Passivhaus, wenn die Lüftungsanlage oder sagen wir einfach Heizung, es gibt auch eine Heizquelle auf jeden Fall, ja, ausfällt, Sie werden erst, sagen wir, nach frühestens ein Tag oder 2 Tage merken, dass das Haus kalt wird, weil im Prinzip verliert das Haus keine Wärme. Das ist sehr wichtig. Und ein anderes Thema für viele Leute ist auch die trockene Luft. Sie können die Anlage so erstellen, dass die Luft nicht trocken ist. Oder wenn Sie Pflanzen haben in dem Haus, dann ist die Luft auch nicht trocken. In einem Haus mit Heizkörper ist das Problem auch da. Wenn Sie alle Heizkörper hochdrehen, dann wird die Luft einfach trocken sein. Das heißt, das ist kein Problem für ein Passivhaus. Wenn jemand das erzählt, dann sage ich, nein, stimmt das nicht so. Wenn die Bauherren zu uns kommen, und die wollen zum Beispiel Keller oder Badfläche planen, die sagen, da kommt eine Waschmaschine, da kommt der Trockner. Denen sagen wir immer oder raten wir, dass sie kein Trockner einfach in das Passivhaus mitnehmen, weil wenn sie die Wäsche in Keller oder in Räume einfach hängen, die sind nach einem Tag einfach trocken, weil die Luftwechsel ist einfach da und das funktioniert ohne Trockner. Das heißt, die Feuchtigkeit von den Klamotten werden dann auch in dem Raum abgegeben? Die werden in den Raum abgegeben durch die Lüftungsrohre, einfach in Räume, zum Beispiel in Schlafzimmer oder Wohnzimmer, wird einfach die Luft reingeblasen und in andere Räume wie Bad oder Gäste-WC oder die Küche, wo die Feuchtigkeit oder Geruchbelästigung da ist, wird die Luft ausgesaugt, ja, abgesaugt und die Feuchtigkeit geht auch damit weg und da kommt frische und trockene Luft statt dieser Feuchtigkeit. Solche Maßnahmen zum Beispiel, woher kommt die Luft, woher wird abgesaugt, werden auch von Architekten... Von unserer Fachplaner. Können Sie auch vorstellen, dass man Industriebauten im Passivhaus... Gibt es auch, ja, sicher. Wir haben zum Beispiel eine Anlage, soweit dass ich weiß, in Zwingenberg. Und das ist ein Industriegebäude, auch Bürogebäude, glaube ich, bin ich nicht so ganz sicher. Und das ist in Passivhausbauweise. Es gibt auch zum Beispiel erste habe ich gehört letztes Jahr, erste Feuerwache in Heidelberg, dass es in Passivhausbauweise gebaut ist. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Elmi Sarabi. Ich hoffe dann. Sie alle kennen bestimmt die Veranstaltungsreihe zum Thema Baukultur, Darmstädter Architektursommer. Sie findet von Mai bis Oktober 2008 erstmalig in Darmstadt statt. Am 31. August findet zum Beispiel Homecoming Solar Decathlon, das energieeffizienteste Solarhaus der Welt, kehrt nach Deutschland zurück. Mehr Info unter www.solardecathlon.de. Zum Schluss, das heißt zwischen 10. bis 12. Oktober kommt studentisches Projekt Cidadania Organismus Darmstadt, interaktive Theaterstück in Stadttheater Darmstadt veranstaltet. Stadt ist viel mehr als Räumlichkeit. Es ist ein ganzer Organismus. Mehr Info über das Projekt Cidadania erfahren Sie unter www.cidadania-darmstadt.info. Unsere Sendung geht langsam zu Ende. Sie können uns jede dritte Woche um 21 Uhr auf 103,4 MHz hier im Radio Darmstadt hören. Morgen, 21. August um 12 Uhr kommt die Wiederholung. Sie können uns auch im Internet auf der Adresse www.stimmederarchitektur.de wiederfinden. Ich bedanke mich bei Christian Knölke, der Technik übernahm, und unser Gast natürlich im Studio. Sie hörten Stimme der Architektur, Moderation Arsalan Domroni Elham Masoud. Am Freitag um 18 Uhr ist die Kulturredaktion mit Kulturkalender wieder dabei.